막 받들이 거기 기엠 람보기니 게지 But my body's got some bomb back The air knows Mexican and hey hey hey Bin ich immer noch derselbe, selbe Bin ich verrückt oder bin ich am Ende Ein Schuss ist ein dickiges Send Und meine Jungs sagen, oder ich sei eine Legende Puerto Rico, okay EM Lamborghini GT Brand neue Barbies, Köpfen, Bombay Die ein aus Mexiken, nee, nee, nee Bin ich immer noch derselbe, selbe Bin ich verrückt oder bin ich am Ende Ein Schuss ist ein dickiges Send Und meine Jungs sagen, oder ich sei eine Legende Ich komm nicht klar, brrra Coca-Cola auf Coca-Cabana Ein Zug am Hazy-Ja und fliege schon wieder am Halbrad Chief, Chief, Chief, Chief, Janona Rufen meine Jungs aus Kosovo, renn, renn, renn, Motorola, Bremen, der Gioch oder Runa. Ich komm nicht gleich, ich dreh mich um alle auf Cocaine. Sie kommen da und fragen, wär du alles okay? Komm, geh mir aus dem Weg, bevor ich hier jetzt durchdreh. Durchdreh, durchdreh. Lordico, lordico, lordico, lordico, lordico, lordico, lordico, lordico, lordico, lordico, lordico, lordico, lordico, lordico, La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Ein Schuss für dein dreckiges Ende, meine Jungs sagen, oder ich seine Legende. Ich komm nicht klar, Bro, la la la la la la la la. Sie kommen, how we lo, la la la la la la la la la. Komm, geh mir aus dem Weg, la la la la la la la la la la. Meine Kugel steht und macht da rom, pom, pom, pom, pom. Sisi, sisi, bin ein Reiter, Martin Luther. Sili, li, li, und ich scheine wie Medusa. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, ich mach es anders, Bre. Geh, geh, geh, geh, geh, geh. Ich wurde aus der Welt Hab mal Puerto Rico, okay Hier im Lamborghini GT Brand neue Barbies, Köpfen, Bombay Die ein aus Mexiken, nee, nee, nee Bin ich immer noch derselbe, selbe Bin ich verrückt oder bin ich am Ende Ein Schuss für dein dreckiges Ende Meine Jungs sagen, oder ich sei eine Legende Puerto Rico, okay Hier im Lamborghini GT Brand neue Barbies, Köpfen, Bombay Die ein aus Mexiken, nee, nee, nee Bin ich immer noch derselbe, selbe Bin ich verrückt oder bin ich am Ende Ein Schuss für dein dreckiges Ende Meine Jungs sagen, oder ich sei eine Legende Thank you.